Zum anderen sieht Haidt nicht, dass zwar Emotionen die Alltagsmoral bestimmen, aber gerade nicht Grundlage für eine substanzielle Ethik sein können. Diese Einsicht spiegelt sich unter anderem in der Gesetzgebung wider. Steuerbetrug zum Beispiel wird in Deutschland hart bestraft, auch wenn er unter den Bürgern nicht besonders starke Empörung hervorruft. Vielleicht, weil manch einer schon mal die Filzstifte für die Kinder als Bürobedarf abgesetzt hat. Umgekehrt kann Untreue in der Partnerschaft zu unvorstellbaren emotionalen Reaktionen führen, ist aber moralisch relativ harmlos und spielt vor dem deutschen Gesetz überhaupt keine Rolle. Man kann seinen Partner nicht dafür verklagen, dass er einen betrogen hat. Wir haben gute Gründe, unsere Ethik an langfristigen Zielen und universellen Prinzipien und nicht an den Leidenschaften des Moments auszurichten. Haidt meint, die westliche Moral mache uns blind für Systeme anderer Kulturen. Doch seine Forschung hat eher ihn kurzsichtig gemacht für den Wert universeller Normen. Oder anders ausgedrückt, unser moralisches Handeln anhand unserer emotionalen Neigungen und Entscheidungen zu erklären, wie es die Moralpsychologie normalerweise tut, ist etwas anderes als eine Moral normativ zu begründen, wie es in der Moralphilosophie der Fall ist. Wer beides nicht auseinanderhält, begeht den naturalistischen Fehlschluss, indem er, etwas vereinfacht gesagt, aus einem Sein fälschlich ein Sollen ableitet. Haidt behauptet, die Vernunft sei so etwas wie der Pressesprecher der Intuition. Während der emotionale Elefant seinen Weg gehe, sei der hilflose Reiter damit beschäftigt, die Kapriolen des Dickhäuters gegenüber anderen und sich selbst im Nachhinein plausibel zu machen. Sicherlich ist richtig, dass wir manchmal für unsere spontanen Taten und Urteile nachgereichte Scheinerklärungen abgeben. Doch von diesen Fehlleistungen kann man nicht auf den Normalfall schließen. Denn erstens können wir für die meisten unserer Entscheidungen einen Grund angeben, den wir schon vor der Handlung hatten. Wir haben etwas gegessen, weil wir Hunger hatten. Wir haben die Reise gebucht, weil wir in den Urlaub fahren wollten. Und wir haben die Weiche umgelegt, weil wir lieber fünf als nur einen Menschen retten wollten.